sind Jake und Louis, ziehen immer dicht und niemals clean. Ladet euch die Platte und habt Sex auf dem Beat. Wir sind zwei abgefuckte Junkies, wie auf Sex, Doxycin. Was für ein Kilo Koks, wir versuchen Crack Rocks zu ziehen. Ey, wir sind Jake und Louis, ziehen immer dicht und niemals clean. Ladet euch die Platte und habt Sex auf dem Beat. Wir sind zwei abgefuckte Junkies, wie auf Sex, Doxycin. Was für ein Kilo Koks, wir versuchen Crack Rocks zu ziehen. Ich wache auf und weiß nicht, wo ich bin. Was mich nicht wundert, denn es geht ständig so aus, wenn ich trinke. Dann bin ich manchmal daneben, ein anderes Wesen. Die Sprache unverständlich wie vom anderen Planeten. Das macht mir nichts aus, heute Nacht geh ich raus und zerstöre Leben, bis keiner mehr lacht. So wie Clowns, die ich eben grad mal so von ihrem Einrad geboxt hab. Das ist nicht meine Schuld, Opfer, da waren wohl Teile im Wodka. Oder auch nicht, ich schreib sonst wo Geschichte. Ich beruf mich auf den Inhalt meiner Gonzo-Berichte. Weil ich Songstrophen dichte, die fast wahnsinnig klingen. Komm ich ins Mad Magazine und bleib für Jahre der King. Fick auf Bravo oder Juice, ihr macht brave Interviews. Tretet bei mir auf im Garten und als Gage gibt es Fuß. Dann werden Weichteile zu Eingeweide, jetzt seid ihr Eingeweihte. Zwei geteilte Männer, wo der Schwanz weiß, jetzt eine Scheide. Hey, wir sind Jake und Louis, ziehen immer dicht und niemals clean. Ladet euch die Platte und habt Sex auf dem Beat. Wir sind zwei abgefuckte Junkies, wie auf Sex, Doxy. Was für ein Kilo Koks, wir versuchen Crack Rocks zu ziehen. Ey, wir sind Jake und Louis, ziehen immer dicht und niemals clean. Ladet euch die Platte und habt Sex auf dem Beat. Wir sind zwei abgefuckte Junkies, wie auf Sex, Doxycin. Was für ein Kilo Koks, wir versuchen Crack Rocks zu ziehen. Louis zieht, mein Name steht für sich. Ich geb auf alles einen Fick, denn das Leben ist ne Bitch. Man wird jeden Tag aufs Neue enttäuscht. Also nahm ich anstatt Gott den guten alten Teufel zum Freund. Ich leugne bis heute kein Joint, es ist das Zeug aus meinen Träumen. Doch ich hab 7 Jahre gebraucht, um es heute zu bereuen. Dauernd mit Freunden betäubt und die Zeit nicht genutzt. Stattdessen lieber gegammelt und nur Scheiße gebufft. Doch mich reizt dieser Duft und meist hab ich Lust. Und aus diesen Gründen bleibt es für mich einfach ein Genuss. Ich spüre keinerlei Verlust, denn Louis liebt sein Weed. Mad Effects für euch viel zu deep. Ey, wir sind Jake und Louis, ziehen immer dicht und niemals clean. Ladet euch die Platte und habt Sex auf dem Beat. Wir sind zwei abgefuckte Junkies, wie auf Sex, Doxycin. Was für ein Kilo Koks, wir versuchen Crack Rocks zu ziehen. Ey, wir sind Jake und Louis, ziehen immer dicht und niemals clean. Ladet euch die Platte und habt Sex auf dem Beat. Wir sind zwei abgefuckte Junkies, wie auf Sex, Doxycin. Was für ein Kilo Koks, wir versuchen Crack Rocks zu ziehen.